Im Lauf des Lebens aus gesammelter Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Im Lauf des Lebens. Oft muss ich denken, wie mein Haar ergraut. Sind denn noch immer blühend meine Wangen? Wie wenn ein Wanderer nach rückwärts schaut und zu sich spricht, wie bin ich weit gegangen? Dann drängt insbrünstiger noch mein Gefühl, sich zu dem Heute, das noch nicht entschwebte, und der Vergangenheit enttaucht so kühl, was ehedem so schmerzlich ich durchlebte. So kommt ein Freund, den du verlorst, vielleicht von ungefähr dir übern Weg nach Jahren, und während fragend man die Hand sich reicht, schweigt man von allem doch, was man erfahren. Die Augen nicken sich wohl grüßend zu, wie voll Bedauern aus gesenkten Lidern. Das Herz spricht unvernehmlich, bist es du? Und fühlt sich fremd und weiß nichts zu erwidern. Ende von Im Lauf des Lebens.